Jeden Abend geh ich aus hin auf den Wiesenstieg. Sie schaut aus ihrem Garten aus, ich stehe dort am Weg. Wir haben uns noch nie bestellt, es ist nur so der Lauf der Welt. Es ist nur so der Lauf der Welt. Ich weiß nicht, wie es so geschah, seit lange küsse ich sie. Hast mich lieb, das Röschen sich auf Taube.

ist ein schöner Traum. Ich liebte eine blonde Maid. Es war am grünen Waldesrand. Es war zur warmen Frühling.